Es begann auf dem Ball, ich sah sie nur einmal und wir tanzten zu zweit in den Himmel hinein. Dann brachte ich sie zurück und vorbei war das Glück, denn der Saal wurde leer und ich sah sie nicht mehr. Ich kenne nur ihr Gesicht, mehr kenne ich von ihr nicht. Ich frag dort, ich frag hier, niemand weiß was von ihr. Doch sie fehlt mir so sehr, keine Nacht schlaf ich mehr, denn ich liege nur wach und denk über sie nach.